kubalira alien nalangirirwa pali imwe nomba okunkwata munfwa ine naba mukutula nde muwamishe njende yenu amen. Unatalila alienu Unonyi kwivwaka mwechi kwivwako Yami Unatalila alienu Unonyi kwivwaka mwechi kwivwako Yami Unatalila Unatalila alienu Unonyi Unonyi kwivwaka mwechi kwivwako Yami Yami Unatalila alienu Unonyi Unonyi kwivwaka mwechi kwivwako Yami Yami Unatalila, unatalila, unatalila Unatalila alienu mama Unonyi kwivwaka mwechi kwivwako Yami Unatalila alienu Unonyi kwivwaka mwechi kwivwako Yami Unatalila alienu Unonyi kwivwaka mwechi kwivwako Yami Unatalila Unatalila alienu Unonyi Unonyi kwivwaka mwechi kwivwako Yami Yami Unatalila Unatalila alienu Unonyi Unonyi kwivwaka mwechi kwivwako Yami Yami Wapwa mukayanda Ngwa mukawa ijla Chiela chamwilu Ngwa pwa mukayanda Ngwa mukawa ijla Chiela chamwilu Ngwa pwa mukayanda Ngwa mukawa ijla Kayanda kwa muka wa ijila Chiela chamwilu Kwa muka yanda kwa muka wa ijila Chiela chamwilu kwa muka yanda kwa muka wa ijila Tanganyika Nameni jishimi mukamunike Ketu Tanganyika Lame Nameni jishimi mukamunike Ketu Tanganyika Lame Nameni jishimi mukamunike Nameni jishimbi mukamunike Ngetu Tanganyika Nameni jishimbi mukamunike Ngetu Tanganyika Lame Nameni jishimbi mukamunike Ngetu Tanganyika Lame Nameni jishimbi mukamunike Ngetu Tanganyika munike, ngetu